Die indische Zeitung Rising Europe vom 12. Mai veröffentlichte mit dem Foto vom Genossen Kim Jong-un, der den Jubel der Massen erwidert, einen Beitrag mit dem Titel »Korea mit der richtigen Lösung der Nachfolgerschaft des Staatsführers«. Darin wurde hervorgehoben, die Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas ab dem 7. Parteitag der PDAK sei ein Ausdruck des unerschütterlichen Kredos und Willens der Parteiarmee und des Volkes der TVRK, die koreanische Revolution Generationen hindurch bis zum Ende fortzusetzen. Die würdevolle und ruhmreiche Partei der Arbeit Koreas mit dem Glück, hervorragenden Führer zu haben, setze die Idee und Führung des Führers glänzend fort und sei ewig unbesiegbar.